Die russische Gruppe für Solidarität mit der TVRK veröffentlichte am 29. Mai eine Erklärung, in der sie die TVRK zu erfolgreichen Testschüssen des neuen ferngelenkten Luftabwehrwaffensystems herzlich gratulierte.